Zum Monat des gemeinsamen anti-amerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli gab es am 25. Juni im Kulturhaus Cholima in Pyongyang eine anti-amerikanische Kundgebung und eine Fotoausstellung mit den Materialien über die Verbrechen der US-Armee. Veranstalter waren die Massenorganisationen der DVJK. Daran nahmen die führenden Kader verschiedener Organisationen wie des Koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz, des Koreanischen Komitees für Solidarität mit den Völkern der Welt, des Afroasiatischen Solidaritätskomitees Koreas, der Demokratischen Juristenvereinigung Koreas und der Koreanischen Medizinergesellschaft gegen Krieg und für Frieden, die Pyongyanger Bürger und die Ehrengäste teil. Auf der anti-amerikanischen Kundgebung wurde der offene Brief der Teilnehmer der gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der DVJK an die USA vom 10. Juni verlesen und wurden die Reden gehalten. Anschließend besichtigten die Teilnehmer die Fotos, die die Mordtaten und Verbrechen der US-Truppen während des vergangenen Koreakrieges und danach in Südkorea veranschaulichen.